insbesondere, dass Sie alle sehr interessieren, wieder einmal zu hören über den Stand der Rüstung und Kriegsproduktion, der uns ja viele andere bewegen, der doch einiges Kopfzerbrechen macht. Wir sind Ihnen deshalb, Herr Genosse Speer, außerordentlich dankbar, dass Sie trotz Ihrer Arbeitsbelastung, von der wir uns ein Bild machen können, weil wir ja die Breite Ihres Arbeitsgebietes kennen, dass Sie trotz dieser Arbeitsbelastung heute sich bereit erklärt haben, zu uns zu sprechen. Nebst einigen Ihrer Herkunft und wären uns dankbar, wenn Sie das vornehmen würden. Herr Vorträge haben Sie gesagt über den Stand der Rüstung auf dem Gebiet des Heeres, der Marine, der Luft und dann weiter einen Einblick zu geben gegen den Stand der Feindrüstung, hauptsächlich des Standes der Rüstung von Amerika. Es spricht zunächst Herr Dr. Schroeder, der die Panzerproduktion bei mir leitet und außerdem stellvertretender Vorsitzender der Reichsbahn Eisen ist und damit maßgebend Einfluss auf die gesamte Eisenerzeugung hat. Sehr verehrter Reichsminister, sehr verehrte Reichsleiter und Gauleiter. Ich glaube, im Namen meiner Kameraden zu sprechen, wenn ich vorab Ihnen, sehr verehrter Reichsminister Speer, herzlich danke dafür, dass Sie uns heute hier Gelegenheit geben, vor der gesamten politischen Leitung des Reiches über unsere Arbeit zu sprechen und das insbesondere hier Vortrag halten dürfen, über unsere Sorgen und über unsere Schwierigkeiten. Reichsminister Speer hat vor etwa einem halben Jahr Ihnen hier an dieser Stelle berichtet über die großen Aufgaben, die ihm dafür und seinen Männern gestellt hat. Er hat des Weiteren in der Rüstungstagung im Juni in Berlin ausführlich berichtet über die bisherigen Ergebnisse. Ich kann mich infolgedessen in meinem Bericht über den Stand der Heeresrüstung auf einige ganz wenige markante Zahlen beschränken. Der Schwerpunkt des Waffenprogramms liegt neben dem augenblicklichen Rüstungsprogramm für Bordwaffen und einigen Handwaffen nach wie vor bei der schweren Flak, bei der schweren Pack, bei den leichten und schweren Feldhaubitzen. Die bisher in anderthalbjähriger Frist erreichten Produktionsziffern liegen bei der schweren Flak bei 290% Steigerung, bei der schweren Pack bei 260% Steigerung, bei der leichten Feldhaubitze bei 1000% Steigerung, bei der schweren bei 750. Das Munitionsprogramm, welches in starkem Umfang abhängig ist von den gegebenen Verhältnissen an der Front, hat im Großen und Ganzen mit dieser Entwicklung Schritt gehalten. Nur ganz wenige Zahlen. Infanteriemunition, Steigerung in ganz kurzer Zeit um 430%. Panzergranaten um 530%. 10,5 leichte Feldhaubitze, Sprenggranate, 13.800%. Hier liegen besondere Verhältnisse vor, da der Ausgangspunkt verhältnismäßig niedrig lag. Besonders schwierig lagen die Verhältnisse bei der Entwicklung der Panzerwaffe, weil hier neue Betriebe anlaufen mussten, wie Oberdonau, Nibelungenwerk, Falkensee, weil im gleichen Zeitraum in erheblichem Umfang alte Typen ausliefen und neue Typen ohne in der Serienfertigung erprobt zu sein anlaufen mussten. Trotzdem konnten auf diesen Gebieten in dem gleichen Zeitraum eine Steigerung um 250% erreicht werden. Es würde zu weit führen, würde ich an dieser Stelle auf die Gründe und die Maßnahmen eingehen, die wir ergriffen haben, um dieses Ziel zu erreichen. Nur drei Punkte möchte ich herausstellen. Diese Leistungssteigerung war möglich, ohne dass uns im gleichen Umfang die entsprechenden Arbeiter und Fachkräfte zur Verfügung gestellt wurden. Diese Leistungssteigerung basiert auf der fabelhaften Zusammenarbeit zwischen Gefolgschaft, Betriebsführung, Organisation der gewerblichen Wirtschaft und nicht zuletzt mit den Organen des Reichsministeriums und mit unserem hochverehrten Herrn Reichsminister selbst. Die Leistungssteigerung hat aber, darüber müssen wir uns klar sein, die letzten Reserven, die in unseren Betrieben vorhanden waren, erschöpft, sodass wir für die zukünftige Programmgestaltung nicht mehr auf diese Reserven zurückgreifen können. Mit dem bisher Erreichten ist jedoch unsere Aufgabe nicht gelöst. Sie wissen genau, dass dafür bereits im Frühjahr neue Forderungen stellen musste. Inzwischen sind diese Programme durchgearbeitet und technisch unterbaut worden. Und sie schlossen ab mit einer Leistungssteigerung bzw. einem Liefersoll bis Ende 1944 bei der schweren Flak von 290% im Augenblick auf 415%, leichte Feldhaubitze von 1000 auf 2170%, schwere Feldhaubitze von 730 auf 1300%, Infanteriemunition von 430% auf 1300%, Panzergranaten von 500 auf 600, leichte Feldhaubitzenmunition von 13.800 auf 31.000 und Panzer von 230 auf 630%. Selbst der Nichtfachmann kann aus diesen Zahlen ersehen, welche ungeheure Aufgabe uns gestellt ist und dass diese Aufgabe nur gelöst werden kann, wenn jeder Einzelne mit der ganzen Energie, der ganzen Einsatzfreudigkeit und der inneren positiven Einstellung zu dieser Aufgabe an diese Arbeit herangeht. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass wir im fünften Kriegsjahr stehen und dass doch die physischen Kräfte an manchen Stellen beginnen abzubröckeln. Die Schwierigkeiten, die sich insbesondere in den letzten Monaten uns entgegengestellt haben, haben uns leider, und ich glaube, es war für Herrn Reisten zu spät, die schwerste Aufgabe und der schwerste Gang zum Führer, haben uns leider dazu gezwungen, die eben genannten Programmzahlen leider Gottes erheblich zu reduzieren. Die schwere Flak musste von 415% auf 290 reduziert werden, das heißt auf den heutigen augenblicklichen Stand. Die leichte Feldhaubitze von 2170 auf 1620. Die schwere Feldhaubitze von 1300 auf 1050. Infanteriemunition von 1300 auf 930. Leichte Feldhaubitzenmunition von 31.000 auf 18.700 und der Panzer von 630 auf 390%. Die Schwierigkeiten sind mannigfacher Natur. Wenn wir sie aber im Einzelnen analysieren, können wir sie fast alle auf einen Nenner bringen: Menscheneinsatz und Menschenführung. Beginnen wir bei einem der wichtigsten Grund- und Rohstoffe, der Kohle. Vorräte im Eichenlande und in besetzten Gebieten sind reichlich. Der Grubenausbau ist entsprechend durchgearbeitet. Bestimmt ist die Kohle für die Chemie, für die Energie, für Eisen und für die gesamte Weiterverarbeitung. Trotz und alledem ist es uns nicht gelungen, bisher die angesetzten Produktionszahlen zu erreichen. Im Gegenteil, seit Kriegsbeginn ist nicht nur die Tagesleistung, sondern leider Gottes auch der Leistungseffekt pro Mann und Schicht gesunken. Die Produktionssenkung gegenüber dem Vorkriegsjahr betrug an der Ruhr allein von 428.000 Tonnen Tagesleistung auf 350.000. Wir haben zwar durch ungeheure Kraftanstrengungen vorübergehend wieder einmal eine Spitze von 440.000 erreichen können, sind jedoch in der Zwischenzeit wieder auf 340.000 Tonnen Tagestonnen herabgefallen. Gleichzeitig ist allein an der Ruhr der Leistungseffekt von 1680 Kilogramm auf 1280 Kilogramm gefallen. Der Bergbau hat heute allein einen Bedarf an entsprechenden Arbeitskräften in Höhe von 60.000. Hinzu kommt selbstverständlich die entsprechende Schulung und Führung dieser Kräfte, insbesondere da es sich vorwiegend um Ausländer handelt. Bei der Eisenschaftenindustrie liegen die Verhältnisse ähnlich. Rohstoffe sind reichlich vorhanden, ja, man kann sagen, mehr denn in Friedenszeit. Wir konnten infolgedessen in Jahresfrist die Produktion allein um 600.000 Tonnen Moto steigern und diese Steigerung wäre weiter fortgesetzt worden, hätten wir die entsprechenden Arbeitskräfte gehabt. Selbstverständlich darf ich im Rande erwähnen, dass die Fliegerangriffe auch eine Wirkung gehabt haben, aber es ist bezeichnend, dass augenblicklich die Auswirkungen des Kräftemangels größer sind als die Auswirkungen der Fliegerangriffe. Insbesondere ist diese Leistungssenkung entstanden durch eine gewisse Abwanderung von Arbeitskräften, aber auch durch eine Leistungssenkung, da die physischen Kräfte zum Teil nicht mehr ausreichten, um vor allen Dingen in den warmen Sommermonaten durchgehend bis zu 12 Stunden an den Öfen zu arbeiten. Der Leutebedarf in dieser Gruppe beträgt rund 50.000 augenblicklich. Eine besondere Sorge bereitet uns das große Gebiet der Vorzu- und Unterlieferanten. Hier liegen die Verhältnisse besonders schwierig, da es sich meistens um Klein- und Kleinstbetriebe handelt, die im Gegensatz zu den Rohstoffbetrieben und den eigentlichen Fertigungsbetrieben besonders schwer zu erfassen sind. Reichsminister Speer hat infolgedessen Herrn Dr. Schieber den Auftrag gegeben, diese Sparte besonders zu betreuen. Und wir fühlen uns alle verpflichtet, Herrn Dr. Schieber in dieser außerordentlich schwierigen Aufgabe, die einer der größten Engpässe augenblicklich darstellt, zu helfen. Auch hier ist aber letzten Endes wieder die eigentliche Schwierigkeit, die Menschenfrage, auch hier fehlen etwa 50.000, um den Augenblick in Sollzahlen zu erreichen. Für die Fertigungsprogramme des Heeres kann man wohl sagen, dass bei Weitem noch nicht die zweite Schicht ausgenutzt ist und dass, wenn genügend Rohstoffe, insbesondere Stahl, Energie und ähnliche Dinge herangeführt werden, es lediglich an Menschen fehlt, um die angesetzten Sollzahlen voll und ganz zu erreichen. Für die drei Gruppen Munition, Waffe und Panzer fehlen im Augenblick allein 150.000 Menschen. Aus den Zahlen und Ausführungen können Sie entnehmen, dass insgesamt für den genannten Sektor 250.000 bis 300.000 Menschen fehlen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieses Menschenproblem nicht allein gelöst werden kann durch Ausländer. Wir wissen, dass Parteigenosse Gauleiter Saukel sich die allergrößte Mühe gegeben hat, in größtem Umfange, vor allen Dingen aus den besetzten Gebieten, die Menschen heranzuschaffen. Wir wissen aber auch, dass nicht allein mit Ausländern das Problem zu lösen ist, dass insbesondere auf der einen Seite Führungskräfte notwendig sind und dass auf der anderen Seite wir darauf angewiesen sind, für bestimmte Arbeiten deutsche Facharbeiter und deutsche Menschen anzusetzen. Wir müssen also in viel stärkerem Maße als bisher den deutschen Menschen mobilisieren und den deutschen Menschen für diese Arbeiten mit ansetzen. Herr Reichsminister Speer hat, glaube ich, auf diesem Gebiet die allergrößte und schwerste Aufgabe übernommen. Die Aufgabe, alle nicht kriegswichtigen Betriebe zu schließen und die Programme der übrigen Betriebe zu bereinigen, Rassereien auf Rüstungsprogramme abzustellen. Eine sehr schwere und dazu eine außerordentlich undankbare Aufgabe, wozu er unser aller Unterstützung benötigt. Darüber hinaus, durch diese Maßnahme werden wir wohl in erster Linie Führungskräfte und Fachkräfte erhalten, die wir ja an erster Stelle benötigen. Darüber hinaus werden wir aber in viel stärkerem Umfang als bisher, und das ist meine persönliche Auffassung, die deutsche Frau noch einsetzen müssen, um das Menschenproblem zu lösen. Ich darf nur wenige Zahlen des Weltkriegs nennen. Wir haben in der eisenschaffenden Industrie, das heißt in der Schwerindustrie, im Weltkrieg 15,6% deutsche Frauen beschäftigt. Wir haben heute nur 5% und diese zum allergrößten Teil nur in dreitägigen Schichten. Der Zufall wollte es, dass mir vor ganz wenigen Tagen zwei Artikel auf den Tisch des Hauses flogen, die bezeichnend sind für den Fraueneinsatz bei unseren Feindmächten. England. Der englische Arbeitsminister hat sich zu neuen Maßnahmen schließen müssen. Er könnte, so erklärt er, von seinem Plan, die Frauen zwischen 46 und 50 Jahren einzuziehen, nicht absehen, da es England an weiteren Arbeitsreserven fehle. Die Musterung dieser Frauen müsste als unter allen Umständen in den nächsten Wochen erfolgen. Gleichzeitig erklärte der Arbeitsminister, dass zurzeit 67% der britischen Mädchen zwischen 14 und 46 Jahren in Munitionsfabriken und bei anderen kriegswichtigen Arbeiten eingesetzt sind. Russland. 60-98% aller Arbeiter in den sowjetischen Fabriken sind Frauen, stellt der Bericht des englischen Gewerkschaftskommission fest. Sie arbeiten im Durchschnitt in zwei Schichten von 11 Stunden. Die verdienen sich stark gestaffelt, fast überall jedoch Stücklohn gezahlt. Sie mögen hieraus ersehen, in wie starkem Maße England und Russland, und das gleiche gilt auch für Amerika, die Frau in den Kriegsdienst eingesetzt hat. Nun noch kurz einige Worte zu dem Thema Führungskräfte. Ich wies bereits eben darauf hin, dass wir einen starken Mangel an Führungskräften haben. Wir hatten noch vor wenigen Wochen Gelegenheit mit Gauleiter Saukel über dieses Thema zu sprechen. Und er wies insbesondere darauf hin, dass wir seit 6 Jahren keinen technischen Nachwuchs mehr in unserem Betrieb erhalten haben, bedingt durch die Einberufung und anschließend Kriegszeit. Wir haben unsere Betriebe erheblich ausweiten müssen. Wir haben in Betrieben, die bisher einschichtig fuhren, Doppel- und Dreifachschicht einführen müssen. Überall ist der Mangel infolgedessen an Fachkräften, vor allen Dingen an geschultem Aufsichtspersonal, außerordentlich groß, sodass erstmalig Gefahr besteht, dass die Qualität nachlässt und wir haben bereits entsprechende Anzeichen in unseren Fertigungsgruppen vorliegen. Vor wenigen Tagen habe ich über dieses Thema mit Herrn Generaloberst Vorm noch sprechen können. Und er hat sich bereit erklärt, sofort für seinen gesamten Bereich 20% aller Ingenieure, Bauräte und Ingenieuraufzieher der Heimat, sofern sie nicht kriegsbedingt eingesetzt sind, für die Rüstung abzugeben. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die gleichen Maßnahmen von den übrigen Wehrmachtteilen von sämtlichen Verwaltungen und Behörden erfasst würden. Ganz allgemein darf ich noch dazu sagen, zu diesem Thema, dass ich persönlich stets den Standpunkt vertreten habe, dass der deutsche Raum Menschen genug hat. Wir müssen es nur versuchen, diese Menschen richtig anzusetzen und ihnen die innere Einstellung zu dieser Frage, das heißt zu ihrem Einsatz in der Rüstung, zu gewährleisten und zu unterbauen. Wir müssen zu einem Totaleinsatz des Menschen kommen. Und wir müssen es davon hüten, dass aus dieser Totalität nur eine Optik wird. Auch hierzu ganz kurz ein Artikel aus dem amerikanischen Rüstungsbetrieb. In einem soeben veröffentlichten Weißbuch legt der mit den Fragen über die Staatsaufgaben betreute Ausschuss dar, dass die britische Flugzeugindustrie Mangel an Technikern hat. Zudem seien nicht genug Leute vorhanden, um die Industrie auf der notwendigen Höhe zu halten. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass zur Lösung dieses Problems besondere Maßnahmen notwendig sind. Es sollte nicht gestattet werden, dass Leute mit wissenschaftlicher und technischer Kenntnis den Kampfeinheiten zugestellt werden. Wir wissen, dass wir uns in einer anderen Lage befinden. Wir wissen, dass unsere Front auch diese Leute braucht. Umso mehr müssen wir aber darauf achten, dass die Techniker, die sich in der Heimat und nicht im kriegsmäßigen Einsatz befinden, restlos der Rüstung zugeführt werden. Ganz kurz nur noch einiges zu einem zweiten Problem, welches sehr stark uns beschäftigt, Auswirkungen der Luftangriffe, insbesondere auf unsere Rüstungsbetriebe. Ich möchte hier auch nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern nur das eine herausstellen, dass auch dieses Problem ausschließlich eine Menschenführung ist. Wir müssen dafür sorgen, dass nach diesen Angriffen die Menschenführung unserer Leute nicht verloren geht, dass keine Abwanderung eintritt, dass wir die Hand über diese Menschen behalten, damit wir sie kurzfristig wieder einsetzen können. Im Großen und Ganzen ist trotz mancher Schwierigkeiten das auch bisher gelungen. Ich darf aber darauf aufmerksam machen, dass besonders an der Ruhr inzwischen die Abwanderung stärker geworden ist, und zwar nach unserer Auffassung mehr oder weniger durch die Einführung der Patendauer. Insbesondere treten auch immer wieder Schwierigkeiten auf, und dass unsere Menschen nunmehr zu ihren Familien wollen und dass wir dafür 6 bis 8 Tage Reisezeit geben müssen, das können wir uns in der augenblicklichen Zeit unmöglich leisten. Wir stehen vordessen nach wie vor an der Ruhr auf dem Standpunkt, dass wir versuchen müssen, in Nahzonen auch die Familien unserer Frontarbeiter in der Nähe zu behalten, damit sie zum Wochenende oder kurzfristig sich mit ihren Familien treffen können. Die Arbeitsfreudigkeit wird dadurch nur gestärkt und unterstützt, und das ist ein wesentlicher Punkt, insbesondere in den Gebieten, die so stark Angriffen ausgesetzt wurden. Weiter ein kurzes Wort noch zu der Frage der Verlagerungen. Sie wissen, dass wir gezwungen sind, in starkem Umfange an einzelnen Städten die vorhandenen Fertigungsgruppen aufzulockern und zu verlagern. Auch hier sind wir auf Ihre allergrößte Unterstützung angewiesen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die nun bei uns verlagert werden, im Großen und Ganzen schwer bombengeschädigt sind. Wir können diesen Menschen nicht zumuten, dass sie ausschließlich in Baracken wohnen, wenn ihre Kameraden nebenan nach wie vor in vollem Umfange ihre alten Wohnungen zur Verfügung haben. Wir müssen dafür sorgen, dass bei derartigen Verlagerungen uns nicht nur Betriebsstätten, die transportenergie- und betriebsmäßig bedingt sind, gegeben werden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die vorhandenen Gaststätten, dass die vorhandenen Kurhäuser und sonstigen Einrichtungen uns restlos für unsere Menschen bereitgestellt werden, da wir sonst nicht in der Lage sind, die außerordentlich schwierige Aufgabe der Verlagerung unserer Betriebe kurzfristig in der gewünschten Form durchzuführen. Reichsleiter und Gauleiter, ich habe versucht, Ihnen in ganz wenigen Worten nicht nur unsere Aufgaben, sondern unsere Schwierigkeiten zu schildern. Diese Schwierigkeiten sind außerordentlich groß. Ich habe aber auch versucht, Wege zu weisen, wie wir eventuell diese Schwierigkeiten überwinden können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir alle zusammenstehen, dass wenn das deutsche Volk für die Kriegszeit alle persönlichen Wünsche zurückstellt, dass wenn dazu auch alle örtlichen, bezirklichen Sonderwünsche zurückgestellt werden, dass wir weiter, wenn wir 10% nur der Brutalität unserer Gegner aufbringen, dass wir dann in der Lage sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden, dass wir in der Lage sind, die genannten hohen Rüstungszahlen zu erfüllen und dass wir dann in der Lage sind, unserem Führer die Waffen zu geben, die er notwendig hat, um den Endsieg für unser Vaterland zu erkämpfen. Halleluja. Thank you.